3. Riebeck 2. In Deutschland gibt es keine Elena Diekhoff mit dem von Ihnen genannten Geburtsdatum. Was sagen Sie dazu, Herr Riebeck? Quatsch. Es stimmt aber. Ich habe das überprüft. Sie hat fast ein Jahr lang bei mir gelebt, in meinem Haus. Wir haben am 2. Mai ihren Geburtstag gefeiert. Ich habe ihr einen teuren Brillantring geschenkt. Ich weiß, Herr Riebeck. Ich habe Ihnen Fotos von Elena gegeben. Ich sage ja nicht, dass es diese Frau nicht gibt. Aber wahrscheinlich heißt sie anders, ist an einem anderen Tag geboren und hat vielleicht sogar eine andere Staatsangehörigkeit. So viel erstmal dazu. Jetzt aber zu Ihnen. Zu mir? Wenn Frau Diekhoff zurückkommt, kann sie von Ihnen weder Haus noch Geld erben. Aber das ist doch... Die Wahrheit. Das Haus, in dem Sie leben, ist nur noch auf dem Papier Ihr Haus. In Wirklichkeit gehört es seit einem Jahr der Bank. Und der schicke gelbe Porsche, den Sie fahren, ist auch nicht Ihre. Er gehört einer Leasingfirma. Sie haben tatsächlich... Ich habe mich über Sie informiert, Herr Riebeck. Ich mag es nicht, wenn mein Auftraggeber mich anlügt. Wenn ich für Sie arbeiten soll, dann muss ich die Wahrheit wissen. Verstehen Sie mich? Die ganze Wahrheit. Riebeck sieht jetzt noch grauer und müder aus als zuvor. Er legt die Hände vors Gesicht. Es ist alles so peinlich. Ich kann nicht darüber reden. Na schön, dann erzähle ich Ihnen jetzt eine Geschichte. Da ist ein Mann, der hat keine Familie und keine Freunde. Er hat nur seine Arbeit als Bauingenieur und ein schönes eigenes Haus. Als er etwa Mitte 50 ist, wird er herzkrank und verliert seinen Job. Nun sitzt er allein zu Hause und denkt, das war's also, mein Leben. Die anderen haben Spaß und ich habe nichts. Der Mann wird erst traurig und dann wütend. Hat er denn kein Recht auf Glück und auf ein Stückchen vom schönen Leben? Er geht zur Bank und bekommt einen Kredit. Kein Problem, er hat ja das große, wertvolle Haus. Mit dem Geld kauft sich der Mann schicke Sachen zum Anziehen, schöne Möbel, Schmuck, eine goldene Uhr, einen tollen Sportwagen. Und plötzlich ist sie da. Die attraktive junge Frau, die er sich ein Leben lang gewünscht hat. Na, sieh mal, lacht er, das Leben ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Ich hab nicht lange gelacht, sagt Riebeck. Sein Kopf wird rot und er sieht Carsten Zahran nicht an. Elena hat sich nur für das Geld interessiert. Das habe ich schnell gemerkt. Und ich habe es ihr gegeben. 1.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro, immer mehr. Ich hatte nur eine Angst, dass das Geld zu Ende geht, dass sie mich verlässt, dass ich wieder alleine bin. Und nun ist sie weg. Ja. Entschuldigen Sie, wenn ich das so direkt sage. Seien Sie doch froh. Bin ich aber nicht. Ich möchte, dass Sie Elena finden. Ganz schnell. Warum denn? Sie hat mein gesamtes Geld mitgenommen.